Thank you. Vision. Wir betrieben Feuerflucken im Rische der Heiligung. Eine Zauberbinde nieder, was die Mode sprengte. Alle Menschen werden Brüder, wo ein sanfter Flügelhalt. Thank you. Thank you.